Die Rückkehr von Wild dem Großen. Es war einmal ein edler und tapferer Ritter namens Wild der Große. Einst, als er von seinem Kreuzzug heimgekehrt war, verirrte er sich in den Wäldern des Sundgaus. Ohnmächtig, den Weg zum Schlosse seiner angebeteten Dame zu finden, entschloss er sich dazu, die Elfen des Waldes um Hilfe zu bitten. Daraufhin fiel er in einen tiefen Schlummer. Als er wieder zu sich kam, stand eine weiß gekleidete Elfenfee mit goldenem Haar vor ihm. Sie befand sich in Begleitung eines kleinen Einhorns mit Namen Mums. Wild war von großer Furcht ergriffen. Doch die Fee sprach ihm gut zu und sagte ihm, es sei ihre und des Einhorns Aufgabe, allen verirrten edlen Herzens zu Hilfe zu eilen. So flehte Wild die Dame an, ihm den Weg nach dem Schlosse seiner Geliebten zu weisen. Die Fee war dazu bereit, unter der Bedingung, dass seine Liebe größer sein müsse als die Zeit, die er eben mit ihr hier im Walde verbracht haben werde. Das Einhorn Mums geleitete ihn daraufhin zum Schloss. So wie er aber auf dem Schloss seiner Liebsten ankam, empfing ihn dort mit offenen Armen ein altes Weib. Es war seine Angebetete, die, während er die Zeit bei der Elfenfee verbrachte, lange Jahrzehnte auf ihn gewartet hatte. Dies war das Opfer, das die Liebenden für ihre Wiedervereinigung zu bringen hatten. Doch ihre Liebe war so stark, dass erst der Sensemann sie voneinander trennt.